Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. 1 Uhr, die Nachrichten. Im US-Bundesstaat Minnesota haben mehrere tausend Menschen gegen gewaltsame Einsätze der Einwanderungsbehörde ICE protestiert. Medienberichten zufolge blieben unter anderem in den Städten Minneapolis und St. Paul zahlreiche Geschäfte geschlossen. Mehrere hundert Unternehmen beteiligten sich an einem Streik. Schüler blieben dem Unterricht fern. Die Organisatoren des Aktionstags fordern den Abzug der ICE-Einsatzkräfte aus dem Bundesstaat sowie eine unabhängige Untersuchung. Vor rund 2 Wochen war in Minneapolis eine 37-jährige Frau in ihrem Auto von einem ICE-Beamten erschossen worden. Zuletzt wurden bei einem Einsatz mindestens 4 Kinder in Gewahrsam genommen, darunter ein 5-jähriger Junge. Die Regierung von Präsident Trump verteidigt das Vorgehen der Einwanderungsbehörde. Sie warf lokalen Behörden mangelnde Zusammenarbeit vor und bezeichnete Demonstrierende als radikale Störer. In den USA haben zahlreiche Bundesstaaten wegen eines nahenden Wintersturms den Notstand ausgerufen. Erwartet wird, dass der Sturm zunächst den Süden und den mittleren Westen erreicht und bis Sonntag bis zur Ostküste der Vereinigten Staaten weiterzieht. Es wird vor eisigen Winden und starken Schneefällen gewarnt. Mehr als 120 Millionen Amerikaner könnten davon betroffen sein, in etwa ein Drittel aller Einwohner der Vereinigten Staaten. Die Lufthansa strich zahlreiche Flüge in die USA, betroffen seien Verbindungen nach Washington, New York, Boston, Philadelphia und Charlotte. Bundesaußenminister Wadephul kann sich eine Beteiligung deutscher Soldaten an einer NATO-Überwachungsmission für Grönland vorstellen. Im Interview der Woche des Deutschlandfunks brachte Wadephul einen Einsatz der neuen deutschen Seefernaufklärungsflugzeuge vom Typ Boeing P-8 Poseidon ins Gespräch. Grundsätzlich sei klar, dass Deutschland über Fähigkeiten der Seefernaufklärung in der Luft verfüge, sagte der CDU-Politiker. Das wäre möglicherweise eine Gelegenheit, sich zu beteiligen. Er verwies dabei auf Bundesverteidigungsminister Pistorius, der in der Bundesregierung für diese Frage zuständig sei. Bundeskanzler Merz lehnt eine Mitgliedschaft Deutschlands im sogenannten Friedensrat von US-Präsident Trump ab. Merz sagte, bei einem Staatsbesuch in Rom schon allein die Leitungsstrukturen des Gremiums könnten aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht akzeptiert werden. Ähnlich ablehnend äußerte sich Italiens Regierungschefin Meloni, mit der Merz zuvor beraten hatte. Auch sie verwies auf verfassungsrechtliche Gründe. Der sogenannte Friedensrat war von Trump vor kurzem ins Leben gerufen worden. Das Gremium ist so strukturiert, dass Trump Vorsitzender auf Lebenszeit ist, selbst über die Aufnahme von Mitgliedsländern entscheidet und in allen Fragen ein Vetorecht hat. Länder, die länger als 3 Jahre der Gruppe angehören wollen, müssen mindestens 1 Milliarde US-Dollar in bar an Trump übergeben. Die Partei Die Linke hat die Zahl ihrer Mitglieder nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Ende Dezember seien es gut 123.000 Mitglieder gewesen, nach etwa 58.500 ein Jahr zuvor, sagte die Parteivorsitzende Schwertner der Bild-Zeitung. Zudem habe sich die Mitgliederstruktur deutlich verändert. Das Durchschnittsalter sei von etwa 45 Jahren auf 38,6 Jahre gesunken. Schwertner sprach von einem enormen Zulauf. Zehntausende hätten eine politische Heimat gesucht, um sich gegen wachsenden Rechtsruck und soziale Ungerechtigkeit der Bundesregierung zu wehren, sagte die Linken-Vorsitzende. Im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga haben sich St. Pauli und der Hamburger SV mit einem 0:0 unentschieden getrennt. Der Wetterbericht, die Lage. Am Wochenende nimmt überall der Tiefdruckeinfluss zu. Die Vorhersage. Nachts teils bedeckt, teils aufgelockert, bewölkt, im Westen etwas Regen, Tiefstwerte minus 1 bis minus 11 Grad. Am Tag im Norden und Osten meist hoch, nebelartig bedeckt, im Nordwesten und Westen etwas Regen, später in Schnee übergehend. Südlich der Donau zunehmend sonnig. Temperaturen im Nordosten minus 5 bis plus 1 Grad und im Südwesten minus 1 bis plus 7 Grad. Die weiteren Aussichten am Sonntag bewölkt oder hochnebelartig bedeckt, im Westen örtlich größere Auflockerungen, ab dem Nachmittag im Süden gebietsweise Schneefall. Minus 2 bis plus 6 Grad. Das waren die Nachrichten.